Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Bei der Initiative Neue Seidenstraße geht es um den weltweiten Ausbau von Handels- und Infrastruktur. In Peking tagen zurzeit 37 Staats- und Regierungschefs. Für Deutschland nimmt Peter Altmaier teil. Im Interview mit dem Deutschlandfunk stellte der Bundeswirtschaftsminister deutsche Bedingungen für eine weitergehende Zusammenarbeit mit China. Wir brauchen beispielsweise ein Investitionsgesetz zwischen der Europäischen Union und China, was eben europäischen Unternehmen dann auch vergleichbare Rechte in China einräumt. Das alles muss jetzt umgesetzt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir an einem guten Verhältnis auch mit China interessiert sind. Dass es aber nur funktionieren wird, wenn diese Seidenstraßeninitiative kein politisches Instrument ist, sondern eine wirtschaftspolitische Initiative, die zum Wohle aller Beteiligten wirken soll. Altmaier äußerte sich auch zum Streit um die Ostsee-Pipeline. Unionsspitzenkandidat Manfred Weber lehnt Nord Stream 2 ab. Eine eigene Meinung zu dem Thema gestehe er eben zu, sagte der Bundeswirtschaftsminister. Allerdings, dieses Projekt, das ja zu weiten Teilen bereits fortgeschritten und verwirklicht ist und das auch im Interesse einer sicheren Gasversorgung von Europa einen wichtigen Stellenwert hat. Dieses Projekt rangiert für uns auf einer Stufe mit dem Schutz der berechtigten Interessen der Ukraine. Ich unterstütze Manfred Weber nachdrücklich in seinem Wahlkampf, um Kommissionspräsident zu werden. Und selbstverständlich steht die Bundesregierung auch zur Verfügung, dann ihre Argumente der neuen Kommission zu erläutern und für Unterstützung zu werben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Um die monatelangen Proteste der Gelbwesten zu beruhigen, hat der französische Präsident Macron am Abend mehrere Maßnahmen vorgestellt. Matthias Zahn. Macron wird genau beobachten, wie sich seine Reformpläne auf die Umfragewerte auswirken. Einen Monat vor der Europawahl steht er unter Druck. Seine Partei liegt nur knapp vor oder sogar gleich auf mit der nationalen Sammlungsbewegung der rechtsextremen Marine Le Pen. Auch deshalb dürfte Macron am Abend bei den Themen Einwanderung und Islam Härte gezeigt haben. Im Zentrum seiner Rede stand die Ankündigung, die Einkommenssteuer deutlich zu senken. Macron sprach aber auch ein heikles Thema an. Die Arbeitszeiten müssten verlängert werden. Im Vergleich mit den Nachbarstaaten werde in Frankreich deutlich weniger gearbeitet. Der Präsident kündigte an, seine Politik nicht grundsätzlich zu ändern. Er werde auch künftig unpopuläre Entscheidungen treffen. Und über die Reaktion der Gelbwesten äußerte sich heute früh der Publizist und Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Ritte. Was er getan hat, war eine sehr geschickte Übung, die Übung eines geschickten Judokas im Grunde genommen, der die Kraft des Gegners versucht, für den eigenen Schlag, für den eigenen Griff auszunutzen. Das heißt im Grunde genommen, er nimmt den Schwung aus diesen Bewegungen der Gilets Jaunes auf, um ihn sozusagen zu verwandeln in das, was er ohnehin schon tun wollte. Und so titelten die Zeitungen heute Morgen hier in Paris auch schon, dass es im Grunde genommen nicht sehr viel Neues unter der Sonne gegeben habe, außer einiger kleiner Reformen, da würde man sagen kosmetischer Korrekturen an der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Ritte. In Berlin beginnt heute der dreitägige Bundesparteitag der FDP. Linda Teuteberg soll zur neuen Generalsekretärin gewählt werden. Mit einigen seiner Aussagen eckte Parteichef Christian Lindner in letzter Zeit an. Gegen diese Kritik verteidigte die scheidende stellvertretende FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann-Lindner. Ich würde nicht sagen, dass Christian Lindner in Fettnäpfe tritt. Ich würde sagen, dass er in vielen Dingen ins Schwarze tritt. Weil wir eben nicht bereit sind, dem Zeitgeist, der momentan grün angestrichen ist, nachzugeben. Wir wollen auch nicht ständig Verbote aussprechen und Leute in ihrer Lust auf Mobilität einschränken. Und wir wollen nicht, dass über Enteignung gesprochen wird. Insofern tritt er nicht in Fettnäpfchen, er trifft oft ins Schwarze. Und da momentan sehr viel grün ist und das Schwarze nicht so wahnsinnig gerne gesehen wird, muss man das eben aushalten und diese Diskussion führen. Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Mit seinen Äußerungen über eine Werbekampagne der Bahn hat der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer auch die eigene grüne Parteispitze verärgert. Dass Palmer angesichts der Fotos von Prominenten mit Migrationshintergrund die Frage stellt, in welcher Gesellschaft wir leben wollten, habe die Tür zu einem rassistischen Weltbild aufgestoßen. Palmer entgegnete heute Morgen in dieser Sendung. Das habe ich nicht getan, das Gegenteil ist der Fall. Das rassistische Weltbild liegt der Identitätspolitik zugrunde, in dem eben Gruppenidentitäten gebildet werden. Opfer- und Täteridentitäten konstruiert werden. Und ich glaube, es ist gut, wenn sich gerade meine Partei, die für eine offene, tolerante Gesellschaft eintritt, was ich genauso tue, darüber bewusst wird, dass hier unter dem Deckmantel der Offenheit und Toleranz Spaltung betrieben wird. Darüber müssen wir dringend diskutieren. Das ist also gerade das Gegenteil der Fall. Ich versuche, diese Tür zum Rassismus zuzumachen.